Text 21. Hallo, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zur Diskussion Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung, gemeinsam mit der Agenda 21. Diskutieren werden Marc Diebecker, Sabine Gruber und Rainer Hauswirth und ich bin Kathi Renner, ich bin von der Kontext 21. Und ich würde sagen, die Leute stellen sich jetzt alle selber vor. Ja, hallo, mein Name ist Marc Diebecker, ich bin Sozialwissenschaftler, habe früher die Agenda 21 im 9. koordiniert und bin jetzt an der Fachhochschule für Sozialarbeit und lehre und forsche dort. Mein Name ist Magister Esra Hashemi-Shirazi. Ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ich bin 1990 nach Österreich gekommen zum Studiumzweck. Ich habe in Österreich dann Publizistik und Politikwissenschaft studiert und abgeschlossen. Ich habe 1998 angefangen bei Wiener Integrationsfonds als Regionalbetreuer zu arbeiten, sprich ich habe dort Beratung gegeben über ausländerspezifische Themen, Aufenthaltsrecht, Staatsbürgerschaftsrecht und Arbeitsrecht und auch über all die Themengebiete, die eben die Migrantinnen tangieren. Ich habe dort auch Projekte gemacht, Informationsprojekte einerseits, aber auf der anderen Seite habe ich meinen Schwerpunkt gehabt, dass ich Antirassismusarbeit mache und Antirassismus-Trainings gestalte. Ja, hallo, ich bin der Rainer Hauswirth. Ich arbeite am Wissenschaftszentrum Wien und bin da im Schwerpunkt Stadtteilentwicklung tätig und arbeite in zwei EU-Projekten zum Thema integrierte Stadtteilentwicklung. Und ja, die passieren natürlich immer mit Bürgerinnenbeteiligung und ja, das war's auch schon. Hallo, mein Name ist Sabine Gruber. Ich leite jetzt die Agenda 21 am Alsergrund, bin also die Nachgängerin von Marc Diebecker. Ich komme von der Stadtplanung her mit Schwerpunkt Partizipation und Integration und bin auch in diversen Forschungsprojekten. Und das ist in jedem Bundesland so. Wenn man keine österreichische bzw. EU-Staatsbürgerschaft hat, kann man sich an dem politischen Prozess nicht beteiligen. Punktum. Weil die Beteiligung an dem politischen Prozess geht mit dem Wahlrecht Hand in Hand. Und in Österreich gibt es kein Wahlrecht für Migrantinnen. Partizipation ist ja so ein Begriff, der im Augenblick in jeder Munde ist und jeder versucht sich damit zu legitimieren, dass er was Gutes macht, weil er partizipativ drauf ist, sag ich mal. Und ich finde immer wichtig, dass man da ein bisschen was konkretisiert und da gibt es so ein Stufenmodell, was ich ganz praktisch finde. Und da geht es um 4 Stufen. Man sagt, auf der ersten Stufe informieren sich die Bürger oder kriegen Informationen, wissen, was da los ist, dass da was passiert, ein Prozess der Bürgerbeteiligung im Park. Das ist so die erste Stufe. Die zweite ist dann da, wo sie eingeladen werden, mitzudiskutieren, Meinung kundzutun, Perspektiven einzubringen. Die dritte wäre dann, dass sie eben auch daran beteiligt werden und teilhaben an der Möglichkeit, Miete zu entscheiden. Und das letzte, die höchste Stufe, die vierte, ist so die Selbstverwaltung. Also geht zum Beispiel darum, kriegen Gruppen oder für einen Prozess und für die Umsetzung eines Projektes ein Budget, das sie eigenverantwortlich verwalten können. Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass also manchmal hört man das schon von Politik oder Verwaltung, dass so die erste Stufe informieren ist schon Partizipation. Das denke ich nicht. Also mindestens die ersten beiden Stufen, also informieren und diskutieren, sollten zusammenfallen. Und ich denke, in der Agenda war das überwiegend so, dass wir da auf der dritten Stufe waren, also wo auch wirklich die Leute mitentschieden haben. Aber das schwankt auch manchmal von den Projekten, wie die Rahmenbedingungen sind. Wahlrecht gibst du Personen, die in einem Land leben, die Möglichkeit, dass sie mitbestimmen. Und ohne Wahlrecht können sie nicht mitbestimmen. Und was passiert dann? Dann entsteht nämlich ein Prozess. Ich meine, die Gesellschaft merkt sehr wohl, ich kann da nichts sagen, dass die österreichische Gesellschaft nicht merkt, dass es Migrantinnen in der österreichischen Gesellschaft gibt, dass Migrantinnen auch Bedürfnisse haben, dass man auch versucht, dafür Konzepte zu kreieren. Das macht die Gesellschaft nur. Migrantinnen sind nicht die Primärzielgruppe, weil die wählen nicht. Und dadurch wird eine Politik gemacht, die anders ausschauen würde, hätten die Migrantinnen das Wahlrecht gehabt. Also es kommt wirklich nicht in diesem Prozentsatz, weil ich meine, jetzt in Wien reden wir in gewissen Bezirken von einem Drittel der Bezirksbevölkerung und wienweit von 25% der Bewohnerinnen in Wien. Und in der Politik, wenn ich mir anschaue, welche Maßnahmen gesetzt werden, kommt dieses Gewicht nicht raus. Rainer, wie schaut das aus in Wien? Wie schauen da die Beteiligungsstrukturen aus? Ja, ich danke dir für die Formulierung der Frage sozusagen, dass es Strukturen sind. Es gibt da irgendwie nicht unbedingt die Struktur, dass sich die Stadt oder die Verwaltung mal hingesetzt hat und sagt, das ist die große Struktur, wo wir in Wien sozusagen Beteiligung durchführen. Am ersten noch gibt es das in der Agenda 21, aber da wird die Sabine, denke ich, nachher noch was erzählen. Sozusagen vorausgeschickt, es gibt eine Zahl von Projekten, kleineren Projekten in den einzelnen Stadtteilen, wo über Beteiligung, Stadtteilentwicklung sozusagen passieren soll. Aufgehängt ist das oft an den Gebietsbetreuungen, die schon über mehr als 30 Jahre sozusagen vor Ort arbeiten. Da passiert es aber meistens so, dass Beteiligung eher mehr so ein Ad-hoc-Prozess ist, wo beispielsweise der Bezirksvorsteher sich wünscht, dass im Zuge einer Platzgestaltung, einer Parkgestaltung, einer anderen Oberflächengestaltung Beteiligung passiert und die wird dann sozusagen über die Gebietsbetreuung organisiert, worauf es aber da ankommt, ist der Bezirksvorsteher, der sozusagen sagt, welche Stufe da erreicht werden soll oder er versucht zu erreichen oder die Gebietsbetreuung versucht zu erreichen. Ein Manko ist aus meiner Sicht, da gibt es meistens kein Geld dafür, sozusagen um kleinere Projekte durchzuführen innerhalb dieser Strukturen. Derzeit laufen in Wien da diesbezüglich zwei Pilotprojekte namens Kretzelmanagement, die dem Abhilfe schaffen, in dem Sinn, dass es da zumindest bis zu einem gewissen Grad Projektgelder gibt, um in den Stadtteilen kleinere Projekte durchzuführen. Auch von der strukturellen Komponente gibt es da Beiräte, Beiratsstrukturen, wo Personen aus der Verwaltung, der Politik, also des Bezirks und Delegierte von Seiten der Bürgerinnen drinnen sitzen in den Beiräten und da versucht wird sozusagen Dinge auszuverhandeln und gemeinsam zu beschließen, also Projekte für den Stadtteil und wo die Projekte allerdings von Seiten der Bürgerinnen entwickelt werden. Das Übrige meines Wissens sind das sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Projekte, wo man im Grunde nicht wirklich oder aus meiner Sicht nicht wirklich gemeinsame Strukturmerkmale irgendwie herausarbeiten kann. Aber vielleicht gelingt uns das noch im Zuge des Gesprächs. Eine Vereinigung, die Bürgerinnenbeteiligung wirklich umzusetzen versucht, ist die Agenda 21 am Altergrund. Sabine, kannst du die Agenda kurz vorstellen und vielleicht sagen, wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert und was die Ziele sind? Also die Agenda 21 ist eine überparteiliche Plattform, das heißt, wir gehören nicht zu irgendeiner Partei. Wir sind finanziert von der Stadt Wien und vom Bezirk. Wir sind also auch kein EU-Projekt, was viele glauben. Das Ganze geht zurück auf eine UNO-Charta, die Agenda 21. Und die besagt eben, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung verfolgt werden soll. Und da wird extra darauf eingegangen, dass die Kommunen und die Bürger und Bürgerinnen da eine sehr wichtige Rolle spielen. Also dass von den Leuten selber Verbesserungsvorschläge kommen sollen für eine nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit möchte ich ganz kurz erklären. Da verstehen wir darunter, dass Stadtentwicklung so passiert, dass die Ressourcen für zukünftige Generationen nicht zerstört werden. Und das betrifft dann wirtschaftliche Aspekte wie soziale Aspekte und Umweltaspekte. Die Ideen, das ist unterschiedlich, woher die kommen. Im Idealfall kommen die von den Leuten. Wir gehen sehr viel raus, versuchen die Leute für unser Projekt zu gewinnen. Und da kommt es zum Beispiel, dass Leute sagen, wir haben erfahren, irgendwie in unserer Gasse, da haben so viele Juden und Jüdinnen gewohnt, was ist da passiert? Und daraus ist jetzt ein ganz tolles Vergangenheitsbewältigungsprojekt entstanden, das nennt sich Servitengasse 1938. Dann machen wir sehr viele Projekte im Bereich Stadtentwicklung, das ist im 9. Bezirk ein großes Thema. Zum Beispiel haben wir letzte Woche eröffnet die Turnstiege. Das ist so gewesen, dass mit der Auftaktveranstaltung schon das Thema aufgekommen ist. Das war 1998, 1999. Und das ist dann gemeinsam mit einer Architektin und mit den Bürgern und Bürgerinnen entwickelt worden. Vielleicht erzähle ich noch, wie die Leute bei uns arbeiten. Die arbeiten im Idealfall sehr selbstorganisiert. Wir unterstützen und beraten die dann. Also wir helfen ihnen, Kontakte zu knüpfen zur Bezirkspolitik, zur Verwaltung. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für sie. Also da, das ist unsere Aufgabe, zwischen den allen Akteuren zu vermitteln, die wichtig sind, um etwas umzusetzen. Zu den Strukturen gehört auch noch, dass es bei uns ein Steuerungsgremium gibt. Und das ist das Spannende, da sitzen bei uns 6 Bürgervertreterinnen drinnen. Die treffen sich da regelmäßig mit den Politikern aus dem Bezirk, mit jemandem aus dem Magistrat. Dann gibt es einen übergeordneten Agenda Wien Verein und mit uns, den Trägern vom 9. Bezirk, und dort besprechen wir, wie es weitergehen soll mit einzelnen Projekten. Dort werden gemeinsam die Entscheidungen getroffen. Die Bürgerinnen, die in einem Land leben, haben als einziges Mittel dieses Wahlrecht, damit sie sich auch aktiv beteiligen können. Für mich stellt sich nur die Frage, warum solche Formen der Beteiligung wie eben die Agenda 21 nicht überall gibt. Also es gibt sie in vielen Bezirken, aber so wirklich durchgesetzt kommt mir vor, hat es sich noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht an einigen Vorurteilen, die es über Bürgerinnenbeteiligung gibt. Könnt ihr da was dazu sagen? Zur Agenda kann ich sagen, es ist so, dass in Wien das Pilotprojekt 1998 gestartet hat. Das ist sehr gut gelaufen, also hat man sich entschieden, den Prozess auf den Rest von Wien auszudehnen, und derzeit gibt es 9 Bezirke, in denen die Agenda umgesetzt wird. Das sind befristete Prozesse und wir hoffen sehr, dass sich das Ganze so bewährt und man das auch verlängern möchte. Die Struktur wird derzeit ausgeweitet und ich habe vorher die Vorurteile angesprochen. Eins von diesen Vorurteilen, das man immer wieder hört, das ich auch selber schon gehört habe, ist, dass zu Bürgerinnenversammlungen nur die kommen, die dagegen sind. Also dass das eigentlich so ein Suderantenverein ist, das eigentlich die meisten Projekte nur verhindern will. Also, interessantes Statement. Ich weiß, dass man das öfter mal hört, aber ich habe ja das Gefühl, es kommen eher die Konstruktiven, ja, die nämlich wirklich was gestalten wollen und da gemeinsam was umsetzen wollen. Und in dem Moment, wo halt Konflikte auftreten, auch zwischen Unterschieden, also sowohl zwischen den Bürgern, ja, verschiedene Interessen, die werden da verhandelt, ausgehandelt, ja, entschieden. Natürlich ist es nicht harmonisch oder sowas, ja, aber im Sudra-Verein ist es sicher nicht. Ja, also man muss da auch ein bisschen dran glauben, dass die Leute also schon wissen, sich auskennen in ihren Lebensbereichen und einfach auch die dann teilnehmen, Lust haben, da was zu verändern. Hat sich in den 5 Jahren nie bestätigt. Die Herausforderung für so ein Stadtteilbüro, wo die Sabine jetzt drin sitzt, ist, immer wieder zu schauen, welche Gruppen sind vertreten, welche diskutieren da, fehlen Gruppen, die zu beteiligen, öffentlich zu diskutieren, Ergebnisse, Zwischenergebnisse vorzustellen, sodass es ein transparenter Prozess wird. Und dann werden die Widerstände auch nicht so groß. Das heißt nicht, es gibt einen Konsens am Ende, aber es gibt ein Verständnis, dass sich gewisse Positionen und wie die sich durchgesetzt haben, dass sich Mehrheiten gefunden haben. Manchmal gibt es auch Konsens, ne? Also es geht um die Transparenz dieser Prozesse, glaube ich. Sagen vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu. Sozusagen dieses Dagegensein, auch wenn es der Fall wäre, ja, dass viele Leute hinkommen, die sozusagen gegen jetzt beispielsweise irgendjemand hat einen Plan, ein Bezirk hat irgendein Vorhaben und dann lädt er ein zu einer Versammlung dadurch und da kommen vielleicht, auch wenn es so wäre, ganz viele Leute, die gegen einen Plan sind, ja. Das kann man auch anders sehen, sozusagen, sie sind halt für etwas anderes, ja, und nicht, also sie sind schon gegen das, aber sie sind vielleicht für was anderes und ich denke mal, das gilt dann auszuverhandeln auch, ja, divergierende Interessen, ne. Und ich glaube, es ist auch wichtig, der Zeitpunkt, wann man mit einem Beteiligungsprozess oder Mitbestimmung beginnt. Wenn das Projekt schon fix und fertig ist und dann vorgestellt wird, also eigentlich nur mal informiert wird, dann ist eher mit Protesten zu rechnen, wenn man die Leute nicht rechtzeitig einbezieht. Ja, und da liegt dann immer nur ein Vorschlag auf dem Tisch. Ne? Es gibt keine Alternativen mehr, keine Wahlmöglichkeiten, was zusammenzuziehen. Ne? Dann gibt es nur noch ein Für und Gegen, ne? Wenn man mit diesem einen Vorschlag nicht kann. Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass durch Projekte wie Bürgerinnenbeteiligung, also wie die Agenda, so ein Prozess entsteht, wo Bürgerinnen so quasi zu Tode gekuschelt werden, also als Instrument, mit dem die Masse beruhigt werden soll, so quasi, wir haben euch ja eh einbezogen, ihr dürft jetzt dann, nachdem diese Autobahn gebaut wurde, dürft jetzt auch nicht mehr schimpfen drüber. Also ich meine, die Gefahr besteht natürlich, dass von Seiten der Politik oder der Verwaltung Beteiligungsprozesse sozusagen irgendwie als Alibi-Prozesse geführt werden, um da Leuten die Möglichkeit zu geben, aus ihrer Sicht ein bisschen sozusagen Dampf abzulassen. Ja. Das wird bei Zeiten auch in Zweiergesprächen, wo auch von Seiten der Politik relativ offen kommuniziert, dass man sagt, na gut, mir ist es lieber, die kommen zu euch in den Arbeitskreis, sie stehen bei mir irgendwie im Bezirksamt vor der Dacken, ja, auf der Dacken, und da ist man lieber, sie lassen mal Dampf ab in den Workshops, ja, oder in den Arbeitskreisen. Ja. Also dieses Element gibt es schon. Ich glaube, das wäre irgendwie auch unfair, das irgendwie vom Tisch zu wischen. Das ist die Frage natürlich, wie ernst jetzt sozusagen Politik und Verwaltung solche Prozesse nehmen und wann sie vor allem diese Prozesse irgendwie anbeginnen. Ja. Wenn die Autobahn mal steht und dann sagt man, was meinst du dazu? Na, dann ist das Alibi in dem Sinn, als sie sagen, oh gut, dann machen wir gute Foren, wo sie sich da gegenseitig irgendwie Dampf ablassen können. Wenn es rechtzeitig passiert, und das ist, glaube ich, dann ein Indikator auch dafür, dass es nicht Alibi ist, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen irgendwie ernst gemeint ist und produktiv in dem Sinn, als man wirklich Erwartungshaltungen, die man mit solchen Prozessen in Verbindung bringt, eben mit Bestimmung und mit Entscheidung in die Tat umsetzen könnte. Also nochmal, um auf die Stufen zurückzukommen vom Anfang. Ne? Deswegen glaube ich, ist es so gefährlich, wenn man da auf der zweiten Stufe verharrt beim Diskutieren. Ne? Das neigt natürlich dazu, dass die Entscheidungsträger, die vorher auch die Sachen bestimmt haben, ja, wenn sie da Macht abgeben, auch wieder das bestimmen und eigentlich nicht genug Energie und Klarheit aus diesen Diskussionsprozessen hervorgibt. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, die Rahmenbedingungen vorher zu klären. Und die Rahmenbedingungen dürfen natürlich nicht so eng sein, dass die Autobahn schon gebaut ist und du darfst über die Böschung an der Seite diskutieren. Also relativ klare, offene Prozesse und vor allen Dingen ergebnisoffen, ja, dass der Politiker zurücktritt oder der ja offiziell die legitimierte Macht hat, ja, oft seine Inhalte auch definiert und auch umsetzen kann, dafür sind sie gewählt, der davon zurücktritt und sagt, in diesen Entscheidungen, ja, will ich nicht meine Inhalte durchsetzen, sondern die sich aus diesem Prozess ergeben. Also ich kann jetzt aus meiner Praxis sagen, es ist oft so, dass wir Vorteile haben, dass wir so nah an die Politik angebunden sind. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Bezirkspolitik zusammen und das hat Nachteile. Der Vorteil ist, wenn man so macht, wie der Marc das jetzt beschrieben hat und man vorher gut die Beteiligungsspielräume klärt, ergebnisoffen reingeht und das dann auch zulässt, dann kann man irrsinnig viel bewegen. Und hat man diese Kultur nicht, klärt man das vorher nicht wirklich, positioniert man sich nicht und steht dann auch nicht hinter diesem Ergebnis, was gemeinsam mit den Bürgerinnen entwickelt wurde, dann ist es schlimm. Dann werden die Bürger und Bürgerinnen enttäuscht und dann haben die Leute das Gefühl, ja, da geht es eigentlich nur darum, dass man uns da einen Schauprozess macht und im Endeffekt entscheiden die eh immer entscheiden. Wenn Menschen die Demokratie nicht erleben können, wie wollen sie dann die Demokratie lernen? Und wenn ich in meiner Gesellschaft genau das schaffe, dass sie von den demokratischen Rechten nichts Gebrauch machen können, dann stärke ich auch die Tendenzen, dass sie undemokratisch bleiben sozusagen. Also das sind dann eine große Menge von Menschen, die keine Rechte haben. Die haben ihre Pflichten und dann sage ich, naja, gefälligst sollen sie sich anpassen und all die Rechte gebe ich denen dann im Endeffekt, indem ich irgendwie das zu einer Art von Prüfung mache. Das wird heißen, mit einer Struktur wie der Agenda 21 kann man eine größtmögliche Zahl von Bürgerinnen wirklich zufrieden einem Projekt zustimmen machen. Kann man wirklich was erreichen damit? Also ich glaube schon, dass es Lösungen gibt, ja, wo man sagt, da hat man was erreicht, aber ich meine, solche Prozesse dürfen ja auch mal scheitern. Ja? Es kann ja mal die falsche Lösung kommen oder es gibt zu einem gewissen Problem derzeit keine Lösung. Ne? Man hat nicht immer direkt den Weg, ja, und die Klarheit und die Politik hat den nicht, warum sollen die Bürger den direkt haben? Also ich finde, es wird dann, wenn man diese partizipativen Prozesse initiiert, dann wird direkt verlangt, na jetzt haben die Bürger die Macht oder die Möglichkeit, ja, da was zu tun. Und wenn die nicht alles hundertprozentig hinkriegen, nicht alles klar ist und bis auf den letzten Punkt stimmt, dann bringt diese ganze Beteiligung nichts und wir nehmen uns das wieder zurück. Ne? Ich meine, da kann es ja nicht hingehen. Also Politik ist fehlbar genug, Verwaltung ist fehlbar, alle wie alle, ja. Also da denke ich, da werden die Bürger ziemlich, also die viel ehrenamtlich unterwegs sind in ihrer Freizeit, ne, überfordert, ne, von diesen unglaublich hohen Erwartungen, das finde ich nicht fair. Vielleicht sozusagen ein Beispiel noch, was das unterstützt. Also ich glaube auch, man darf nicht erwarten, dass sozusagen mit Bürgerinnenbeteiligung im Sinn immer jedes Resultat eines Planungsprozesses beispielsweise sozusagen das Blaue vom Himmel verspricht. Ja. Also ich kenne in der Odeongasse im zweiten Bezirk, das ist ein kleiner Park, ja, in einem Innenhof, und der wurde mit Bürgerinnenbeteiligung gestaltet und da gab es ein bisschen sozusagen Begriffsverwirrung zwischen Park und Spielplatz. Ja. Und es wurde sozusagen auf jeden Fall gab es Beteiligung und jetzt gibt es erst wieder Anrainerinnenbeschwerden, ja, weil es dort zu laut ist und die Kinder so spielen und sowas. Ja. Also das kann man nie verhindern. Ich denke mal, wichtig ist auch, dass man gewisse Prozesse und eben auf den Weg bringt und das hat schon Wert an sich und dann weiß man wenigstens, warum man dann im Nachhinein vielleicht auch diskutiert darüber und man schafft eben Strukturen um und auch ein Klima, ja, um nachher, wenn es Probleme gibt oder irgendwie, ja, also Probleme in den, beispielsweise in diesem Park jetzt, dann habe ich schon mal Diskussionskultur vor Ort etabliert und auf der kann ich dann sozusagen aufbauen, um da konfliktmäßig irgendwie nachzubearbeiten, jetzt unter Anführungszeichen. Aber wichtig finde ich ja noch, dass, also von wegen, wir reden über Kultur dauernd, ne, da entsteht irgendwas und man, es scheitert manchmal und vielleicht gelingt auch vieles, aber das Spannende ist ja, dass da auf der Bürgerebene Netzwerke entstehen, ja, also so eine Art zivilgesellschaftliches Netzwerk, was ja schnell wieder bei Themen, die einfach anliegen im Bezirk oder in Stadtteilen und in der Stadt, schnell wieder mobilisierbar sind. Ja, man hat schnell einen Spiegel von Meinungen zu gewissen Problemlagen. Man kann die, ja, also man kennt sich viel besser auch. Also das wäre so der, sag ich mal, der funktionale Gewinn des politischen Systems, ja, dass sie mal schauen, was sie da vorhaben an Veränderungen, ob das passt. Ne? Und das sind natürlich auch teilweise widerständische Sachen. Ne? Und ich finde, da muss aber, also gerade die Entscheidungsträger, so Politik und Verwaltung, die müssen den Mut haben dazu, diese Haltung durchzuziehen, ja, den Leuten diese Verantwortung eigentlich auch dann zu geben, wenn sie sie haben wollen und dann auch dem zu vertrauen. Was sind Faktoren, also äußere und innere, die die Beteiligung von Bürgerinnen in der Praxis scheitern lassen? Ja, also das sind natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Also da, was auf der Hand liegt, ist natürlich, dass Bürgerinnenbeteiligung immer was damit zu tun hat, dass Macht im Grunde sozusagen von den derzeit Mächtigen an die derzeit eher Unmächtigen abgegeben wird, was den Mächtigen bei Zeiten nicht ganz einfach fällt, das wirklich durchzuziehen. Also auf einer konzeptiven Ebene ist das leicht gesprochen, allerdings wenn das sozusagen dann auf relativ praktische Dinge runtergebrochen wird, fällt das bei Zeiten ganz einfach schwer. Das ist eine Ebene. Eine zweite, die mir schnell einfällt, ist Beteiligung und die Strukturierung und die Begleitung und die Unterstützung von Beteiligung ist eine relativ komplexe Sache, wo es geeignete Strukturen braucht, um das umzusetzen, wo es Ressourcen braucht, kommunikative Ressourcen, um das umzusetzen. Die müssen bereitgestellt werden, das kostet Geld, die müssen in hinreichendem Ausmaß bereitgestellt werden von der Stadt und es braucht Erfahrung. Wien ist da sozusagen im internationalen Vergleich, ich denke an Amsterdam, die in den 60er Jahren begonnen haben, relativ breit Beteiligung zu organisieren, unter Anführungszeichen natürlich. Da gibt es Lerneffekte über die Jahrzehnte, wo man da einfach über Versuch und Irrtum sich da weitergehandelt hat und jetzt so von Seiten der Verwaltung und der Politik ganz einfach einen anderen Wissensstand hat, der in Wien meines Erachtens noch nicht so ausgeprägt ist. Und da hapert es meiner Meinung nach bei Zeiten nicht am Gutwill, ja, sozusagen was zu tun, auch, aber nicht immer. Und wenn der Gutwill da ist, ist es einfach, ich sage jetzt recht salopp, ein bisschen Unvermögen hin und wieder dabei, ja, wo man was probiert und dann baut man sich wo ein, weil man halt gewisse Dinge noch nicht so erfahren ist, einfach umzusetzen. Das soll jetzt nicht böse gesagt sein, sondern solange die Lernbereitschaft da ist und solange Prozesse da sind, die dieses Lernen ermöglichen und die Beteiligung auch kontinuierlich ist, in dem Sinne, dass Lernerfahrungen auch wieder eingebaut werden können und dann kann man sich, glaube ich, weiterhandeln und dann wird, glaube ich, die Erfolgswahrscheinlichkeit von solchen Prozessen auch über die Zeit steigen. Mir fällt da ein konkretes Beispiel ein, dass auch die Rahmenbedingungen sich verändern und ich mir denke, da kann vielleicht teilweise sowohl die Bezirkspolitik nichts dafür, auch nicht das Stadtteilbüro, auch nicht die Bürger, die sich da beteiligt haben. Es sind manchmal Faktoren, die man nicht so gut in der Hand hat. Ein konkretes Beispiel, die Bürgerbeteiligung an der Poliklinik, das ist ein Park im 9. Bezirk, wo die Stadt Wien, ich glaube schon im Jahr 2001, gesagt hat, der Park wird öffentlich, da gibt es eine öffentliche Widmung drauf, was wolltest du da machen? Und es gab einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess, der auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und damals war die Stadt Wien noch Eigner dessen. Und dann war relativ leicht zu verhandeln zwischen Bezirk und Stadt, ja, Gesundheitsressource, also ehemaliger Krankenanstalt, also gehört zum Krankenanstaltenverbund, also war städtisches Gelände. Aufgrund der Einsparungen und Budgetschwierigkeiten, die die Stadt Wien dann immer mehr gespürt hat, ja, fiel halt die Entscheidung, dieses Gelände zu veräußern, ne, weil das eigentlich offiziell nicht genutzt wird. Es war klar, der Park im Zentrum bleibt öffentlich, aber plötzlich hat man einen privaten Eigentümer drumherum, der ganz andere Ansprüche hat, ja, der die wirtschaftlich vermarkten möchte, die von diesem ganzen Beteiligungsprozess, den Zielen, den Übereinkünften eigentlich gar nichts mitbekommen hat und deswegen da auch nicht übereinstimmt. Ja. Und dann fängt die Verhandlung wieder neu an zwischen dem Eigentümer drumherum und dem öffentlichen Gelände in der Mitte. Also da denke ich, da kann auch keiner was dafür, dass solche Sachen dann einfach scheitern. Was sind jetzt konkrete Voraussetzungen, dass Beteiligung funktioniert? An den Beispielen, die wir jetzt gehört haben, haben wir gesehen, es läuft viel in Wien, es funktioniert einiges schon gut und wir brauchen einfach noch weiter Zeit, das weiter zu etablieren. Ja? Also es ist auch ganz wichtig, dass Beteiligung etwas ist, was man langfristig denken muss und man darf jetzt nicht denken, okay, in der Poliklinik, da haben sich jetzt die Rahmenbedingungen verändert, na und jetzt da haben wir den Hut drauf, sondern ich hoffe, dass das alles weiter verfolgt wird und auch langfristig die Erfolge gesehen werden. Ich glaube auch, dass sehr viel initiiert wird, dass ehrenamtlich Dinge passieren, die Lebensqualität im Bezirk erhöhen. Und solche Dinge muss man sehr wertschätzen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass Bürger und Bürgerinnen da auch ganz hochwertige, qualitative Sachen liefern. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich halte es für wichtig, rechtzeitig anzufangen, wenn irgendwas andiskutiert wird, irgendeine Umwidmung, dass man die Bürger rechtzeitig mit einbezieht. Dass man die Finanzierung für Projekte bereitstellt. Also wenn man weiß, man macht ein Beteiligungsverfahren und das ist zum Beispiel ein Stadtentwicklungsprojekt und man lässt die Leute mitreden und danach gäbe es kein Budget, das umzusetzen, dann würde man die Leute enttäuschen. Also was ich glaube, mir fallen immer zwei Sachen ein. Einerseits ist es diese Kontinuität, ja, dass da kontinuierliche Strukturen geschaffen werden müssen, also Stadtteilbüro nicht nach 3 Jahren wieder abgeschafft wird, dass die Leute das Gefühl haben, sie arbeiten an einer Perspektive für einen Stadtteil. Ja, also diese projektorientierte Finanzierung dauernd über, weiß ich nicht, den europäischen Sozialfonds bis hin über Stadtmittel. Ich glaube, da muss man sich was Dauerhaftes einfallen lassen. Das ist, glaube ich, wichtig auch für das Selbstvertrauen. Und da kann nicht 2 Jahre, bevor das Projekt ausläuft und man nicht weiß, ob es verlängert wird, also Unsicherheit in diesen Netzwerken, in diesen neuen aufkommen. Das zweite, glaube ich, ist Verbindlichkeit. Und das ist halt ganz schwierig. Also einerseits gibt es Bekenntnisse, ja, eben von politischen Entscheidungsträgern und die halten das auch und die wollen das auch machen. Aber da muss man vielleicht noch ein bisschen schauen, dass man das auch ein bisschen formalisiert. Und damit entsteht mehr Sicherheit, mehr Vertrauen und sie sind aneinander auch gebunden und Verständnis, ja, das halte ich für irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es so progressive Politiker wirklich in den unterschiedlichen Parteien, auch über alle Parteien hinweg, die wollen wirklich was bewegen. Und dann gibt es halt auch irgendwie noch so ein bisschen eine alte Garde, die so irgendwie diesen neuen Stil, wie du gesagt hast, so, ne, noch nicht gewohnt sind. Und da kommen so viele Ängste her. Und ich denke mir, da ist so die Angst vor dem der öffentlichen Austausch des Diskurses. Ja, kommt immer dieser Reflex, na komm, machen wir es geheim, so wie wir es früher auch gemacht haben, bei uns in den Parteigremien und dann entscheiden wir das. Und da glaube ich, da muss die politische Kultur noch einen Schritt vorwärts gehen. Aber da bin ich mal ganz guter Dinge. Ja, zum Beispiel gibt es, das habe ich sehr toll gefunden von der Stadt Wien, muss ich jetzt mal sagen. Da gab es einen Arbeitskreis auf höchster politischer Ebene zwischen den verschiedenen Verwaltungsabteilungen und Auftrag, also verschiedenen Einrichtungen, sozialen Einrichtungen, die auch Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit machen in Wien und haben sich überlegt, welches Konzept braucht die gesamte Stadt und wie kann man dieses umsetzen, damit so eine Beteiligungskultur und Projekte und so weiter entstehen und gesichert werden. Ja, vielleicht ein Satz noch zur Formalisierung. Ich finde das auch, also in Wien ich arbeite in einem EU-Projekt, wo es um Erfahrungsaustausch über Beteiligungsstrukturen in Stadtentwicklungsprozessen geht. Und da war unlängst eine Gruppe aus Amsterdam in Wien. Und die waren sehr verwundert, dass bei uns in Wien aus ihrer Sicht sehr, sehr viel informell passiert, auf informellen Kooperationen und sowas. Und in Amsterdam haben sie das so gelöst, da gibt es eine Art von Selbstbindung, sozusagen der Macht, dass man eben, wo die Stadtverwaltung gesagt hat oder eigentlich der Bezirk dort gesagt hat, wir setzen uns selbst Rahmenbedingungen, wann wir, und das ist formal festgeschrieben, in dieser Art von Charter nennen sie das, auf jeden Fall, das ist mehr oder weniger einklagbar, wo man sagt, bei gewissen Projekten zur Stadtentwicklung müssen die und die Form von Beteiligung sozusagen umgesetzt werden. Und da hat man sich selbst gebunden und da kann man dann nicht mehr sagen, jetzt heute habe ich keine Lust mehr dazu, zu meinen Zusagen von gestern, ja, und dann machen wir das nicht mehr. Ja, sondern da ist wirklich eine Selbstbindung passiert und das wird dann umgesetzt. Da kann man sich dann streiten, ob das nicht zu formal ist, ob das nicht informeller dann ein bisschen, aber da gibt es, denke ich mal, so einen goldenen Weg in der Mitte und man kann sich auch streiten sozusagen über den konkreten Inhalt, wie formal das sein soll, aber ich denke mal, das wäre ein Schritt in die Richtung weg von diesem Überlast an informellen wir haben uns eh alle lieb und wir tun miteinander mal, ja, und Schulterklopfen und so, hin zu einer bisschen mehr formalisierten Struktur. Ja, ich möchte das jetzt noch einmal verstärken. Meine Erfahrung aus der Praxis ist nämlich, dass die Leute, wenn dann diskutiert wird, sehr schnell ungeduldig werden, ja, weil da hat man das Gefühl, boah, und das zieht jetzt so viele Schleifen, dieses Thema, und da muss man sich x-mal treffen und dann hat jeder eine Einzelmeinung und ist alles so mühsam. Und deswegen ist das gut, was der Rainer jetzt beschrieben hat, also dass es da Formalisierungen gibt, dass es Regeln gibt, und die ist man bei uns noch nicht so sehr gewohnt. Also einige sind schon recht partizipations erprobt, für die ist das schon ganz selbstverständlich, aber für viele halt noch nicht so. Und da möchte ich echt einfach für Geduld plädieren, dass man dem eine echte Chance gibt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es danach, wenn man so einen Prozess gemacht hat, hundertprozentig klappt und alle einer Meinung sind, aber es ist einfach viel transparenter und man kann gemeinsam dann dahinter stehen. Und man weiß einfach, was auch die Kompromisse waren. Und damit sind Entscheidungen auch gut auszuhalten, und ich wünsche mir auch sehr, dass die Diskussionen auszuhalten sind. Anlässlich eines damaligen Projekts im 9. Bezirk zur Sensengasse, wo es einen Konflikt gab zwischen Bürgern und Politik und Verwaltung, hat es aber dann einen gemeinsamen Arbeitskreis gegeben und hat gesagt, sowas wollen wir nicht mehr haben. Ja, und da hat sich die Flächenwidmungsabteilung zusammen mit der Wiener Umweltanwaltschaft und mit diesen Bürgern, die sehr enttäuscht waren, wie das Ding ausgegangen ist, zusammengesetzt und gesagt, wie können wir denn etwas machen, dass sowas nicht mehr passiert. Ne? Und ein Ergebnis dieser Diskussion war, dass man doch eben diese Rahmenbedingungen schafft, so Bezirksleitlinien, Grätzeleitlinien, die verbindlicher sind, die man einmal partizipativ erstellt. Also es kann nicht mehr so sein, ich glaube, es hat fast jeder Bezirk in Wien einen sogenannten Bezirksentwicklungsplan, der irgendwie mal von einer Fachabteilung erstellt worden ist, dann in einer Ausstellung öffentlich vorgestellt worden ist, und das ist es für die nächsten 15 Jahre. Also das entspricht weder den Anforderungen, wie schnell gesellschaftliche Entwicklungen abläuft, noch den Interessen und Bedürfnissen der Leute vor Ort. Jetzt gibt man sich mal einen Zeitraum von 5 Jahren, und dann hat jeder Bezirk ein partizipatives, verbindliches Leitbild für die Kernprobleme und Kernziele, auch darauf aufbauend in ihrem Grätzel, ja, und in ihrem Bezirk. Wir reden jetzt so viel von Formalisierung. Ich denke, das hat auch Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist eindeutig, wenn man so einen Weg geht und es gibt nicht eine Methode der Partizipation, sondern ganz viele, je nach Anlass, dann hat man eben am Ende ein gemeinsames Ergebnis. Und das ist wesentlich einfacher zu kommunizieren und wird auch meistens viel leichter akzeptiert, wie wenn man im Nachhinein dann Sachen repariert. Also dass man eben mit fertigen Entscheidungen kommt und der Bagger ist schon da oder so, da zieht man sich viel eher so den Zorn der Leute zu, wie wenn man das gemeinsam diesen Weg geht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir wünschen uns natürlich für Wien Beteiligungsstrukturen. Wir meinen aber nicht damit, dass es dann eine völlig starre Struktur ist, wo man einfach für Ideen von den Bürgern immer offen ist oder nicht auch einmal Sachen spontan realisieren kann. Also ich habe ein Interview mit dem Herrn Reit von der TU gemacht, ja, der Professor ist für Städtebau. Und der hat gesagt, naja, es muss flexibel bleiben. Ja? Also Planung braucht Elastizität auf dem niedrigen Level. Es braucht zwar Leitlinien, es braucht Rahmenbedingungen, die irgendwie klar sind und dass die immer wieder so die Prozesse initiiert werden. Aber gerade da muss also wirklich Austausch und Verhandlung möglich sein und auch Ergebnisoffenheit. Also ich meine mit Formalisierungen eher, dass es klar ist, zu gewissen Sachen passiert etwas. Ja? Die Bezirksleitlinien müssen prozesshaft, partizipativ erarbeitet werden. Nicht, dass von vornherein gesagt wird, okay, die drei müssen dabei sein und die handeln sich was aus. Ja? Also es gibt aber immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht automatisch an Prozessen teilhaben kann, wie zum Beispiel Migrantinnen, sozial und finanziell benachteiligte Personen oder Menschen aus bildungsfernen Schichten. Gibt es da Ideen, wie man gerade diese Personen einbinden kann? Also im Rahmen der Fachhochschule haben Studierende ein Forschungsprojekt gehabt zum Grätzelmanagement im 2. Bezirk und haben gerade sich genau diese Gruppe der Frauen migrantischer Herkunft also angeschaut, haben mit ihnen geredet, Interviews geführt, geschaut, wie die arbeiten in Arbeitskreisen etc. und haben eigentlich festgestellt, dass die die Frauen haben erklärt, warum ihre Nachbarinnen nicht dabei sind. Ne? Und da gab es so verschiedene, also hinderliche Faktoren, ne? Und die, denke ich, muss man immer im Kopf haben. Ne? Die einen haben gesagt, naja, meine Nachbarin kommt nicht, weil sie kein Vertrauen hat in dieses, sagen wir mal, politisches Österreich, ja, wo man Plakate liest, dass man ja eigentlich diskriminiert wird öffentlich. Ne? Also da denke ich mir, woher sollen die Leute das Vertrauen haben, in so einem Partizipationsprozess teil zu sein? Andererseits muss man sagen, Menschen migrantischer Herkunft sind ökonomisch leider nicht immer so gut gestellt wie andere Bevölkerungsgruppen in Österreich. Das heißt, sie haben eine viel größere materielle Not, müssen mehr Zeit aufbringen zu arbeiten, sich ihr Haushaltseinkommen zu schaffen. Da geht die Zeit erstmal dort rein, bevor man sagt, okay, ich gehe in den Arbeitskreis und diskutiere was. Ne? Also ganz üblich so in Beteiligungsprozessen ist, wenn Leute da sind, sich treffen in der Bürgerversammlung, dann legt man eine Unterschriftenliste auf, damit man die Adressen hat und die Leute wieder anschreiben kann, damit sie zum nächsten Treffen kommen. Ne? Und das ist von den Migranten als sehr kontrollierend und diskriminierend wahrgenommen worden. Ne? Vor dem Hintergrund, dass sie sagen, wir haben relativ viel Behördenkontakt und der ist nicht immer der angenehmste, auch in Wien. Und gesagt, das erinnert mich an eine Behörde. Ja, ich gebe meine Adresse nicht, möchte diskutieren, ich komme auch wieder beim nächsten Mal, aber meine Daten werden hier nicht aufgeschrieben. Ich kann mal sagen, was wir anbieten können, was im Bereich unserer Möglichkeiten ist als Agenda-Büro. Also wir machen zum Beispiel Veranstaltungen oft am Abend für Berufstätige. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Erwerbsarbeitslosen arbeiten möchte, muss ich auch Abendtermine anbieten, weil die am Nachmittag in Schulungen sind. Ja. Frauen mit Kindern muss ich schauen, wann die Zeit haben oder Eltern mit Kindern und kann ihnen Kinderbetreuung anbieten. Das geht ab 2-3 Jahren. Ja. Wenn sie ein Baby sind, kann man sie einfach mitnehmen. Also da sind Kinder einfach immer willkommen. Wir bemühen uns immer wieder, dass wir auch Sachen Mehrspracheinladungen schreiben und solche Sachen. Aber das übersteigt dann schon oft einfach unsere Ressourcen und Möglichkeiten. Ich glaube, dass man jeden beteiligen kann, der das möchte. Aber wir haben nicht immer die Zeit und die Ressourcen, das auch wirklich gut zu tun. Es gibt vereinzelt in Wien da gute Projekte, wie die Basenas und so weiter, die auch mit Leuten, die jetzt weniger Bildung haben oder weniger finanzielle Ressourcen, sehr tolle Projekte machen, wo die Ideen auch wirklich von den Leuten kommen. Nach dem 23. Jänner 2006 werden die Gemeindebauten aufgemacht. Nach einer EU-Richtlinie gibt es eben für die Personen, die langjährig ansässig sind in einem EU-Mitgliedstaat, sollten sie zu sozialen Leistungen ohne Begrenzung kommen können. Und das bedeutet auch in Sozialhilfe gewisse Änderungen im Sinne von ist da Liberalisierung. Ist die Dauer der Anwesenheit? Fünf Jahre. Mhm. Aber wie gesagt, also das ist nicht durch Österreich gekommen, das ist durch die EU gekommen. Wie so viel anderes Zivilisatorisches. Ja, also ich möchte ganz kurz ein Plädoyer für die Methodenvielfalt halten. Nochmal Amsterdam anzusprechen. Die haben in ihrem Stadtteil eine Umfrage gemacht, sozusagen welche Leute aus welchen Lebensstilen durch welche Methoden angesprochen fühlen und bereit wären, sozusagen bei irgendwas mitzumachen. Und das ist total unterschiedlich. Man muss sich einfach nach den Bedürfnissen der Leute richten, die Methoden dann auch anpassen, je nachdem, wenn man erreichen möchte. Ich denke mal, was wichtig ist, dass man in diesen Gruppen, mit denen man arbeitet, aus allen gesellschaftlichen Bereichen sozusagen Vertreterinnen unter Anführungszeichen drinnen hat, um möglichst breit ein Meinungsspektrum und Interessenspektrum irgendwie abzudecken. Und dann finde ich, die Sache ist einfach auch schwierig. Ja? Also sozial benachteiligt in Anführungsstrichen in solchen Partizipationsprozessen wirklich einzubinden, das ist schwer. Ja? Und ich habe da auch keine, trotz dieser Jahre sowieso kein Konzept, was jetzt das Zentrale ist und was auch funktioniert. Und ich finde fast, wenn individuelle Problemlagen einfach stärker sind, finde ich, dann haben die auch Vorrecht und man kann nicht sagen, die müssen sich da einbringen, sonst haben sie nichts zu sagen. Deswegen glaube ich, ist dieses Stellvertreterprinzip, Rainer, was du angesprochen hast, total wichtig. Ja, es werden diese gerade die eher marginalisierten Gruppen nicht so sehr dabei sein, ja, weil sie andere Lebenslagen zu bewältigen haben. Deswegen müssen diese dort vertreten werden und die müssen auch repräsentiert werden. Ne? Und man muss auch sehen, dass die Leute sehr unterschiedlich sich beteiligen vom Zeitaufwand. Ja. Manche Leute kommen einmal zu uns ins Büro, sagen uns etwas, was ihnen ganz wichtig ist und verfolgen dann einfach nur so über unsere Aussendungen, den Newsletter, was passiert. Und andere kommen regelmäßig zu Gruppentreffen und machen wirklich Arbeit für die Gruppen. Das geht bis hin zu Artikeln schreiben für die Zeitung. Da sind auch Leute mit viel Know-how drinnen, die dann aushelfen, zum Beispiel ein Layout zu gestalten und so weiter. Also das Spektrum ist unglaublich breit und jeder beteiligt sich auf seine Art, wie viel er oder sie halt kann. Und Methodenvielfalt ist sicher wichtig. Also manchmal versuchen wir es halt dann irgendwie nonverbal, ja, oder mit Zeichnen, oder wir gehen auch viel raus. Das ist möglich. Man muss dann diese Abstufungen auch sehen. Also was wir so an Anregungen zurückbekommen bei unseren Touren durch den Bezirk oder die Rücksendungen auf unseren Newsletter, das sammeln wir und das geben wir weiter. Das ist ein Teil, und der andere Teil ist halt, was die Gruppen sehr konkret erarbeiten. Nein, ich bringe noch eine Geschichte aus Amsterdam sozusagen. Ich war dort und sie haben erzählt, in dem Stadtteil gibt es relativ eine große Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund, die aus China kommen, ja, aus dem asiatischen Raum. Und dann haben sie gesagt, okay, na, wir wollen natürlich alle beteiligen und alle ansprechen. Und dann haben sie gesagt, na, bei den Leuten mit türkischem Hintergrund funktioniert das nicht so gut und mit denen. Und ich bin gefragt, na, was ist mit dem chinesisch-asiatischen Hintergrund? Und dann haben sie sehr, sehr offen geantwortet und gesagt, die wollen wir eigentlich nicht erreichen oder brauchen wir nicht, weil die machen eh keine Probleme. Sozusagen, die arbeiten brav und machen ihren Job und halten sich nicht im öffentlichen Raum auf und sowas. Also waren sie sehr, sehr offen und gesagt, was brauchen wir die? Die machen keine Probleme. Ja. Also worauf ich raus will, ich habe oft den Verdacht, wenn man sagt, man möchte gewisse Gruppen erreichen, dann hat das sozusagen nicht ein Ziel, ist das nicht ein Ziel an sich, sondern da steckt eine Intention dahinter, nämlich mit diesen Gruppen zu arbeiten. Ja. Was war denn eigentlich der Grund für die Auflösung des Integrationsfonds? Also man hat dann gesagt, dieses Konzept von Integrationsfonds war eher konzentriert auf Migrantinnen. Und man wollte einerseits eben die Integration und die Diversität auf einem breiteren Boden haben. Sprich eben, das sind keine Extrawürste sozusagen. Die sollten in jeder Ebene ihre Vertretung haben und die Stadtverwaltung sollte eigentlich sich öffnen und die Wiener Wohnbevölkerung widerspiegeln. Und andererseits hat man irgendwie sich gedacht, wenn ich das in die Stadtverwaltung hineinnehme, dann habe ich die Chance, eben mehr von drinnen nach außen zu ändern. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du etwas auch in die Stadtverwaltung nimmst, ich habe im Rahmen von meinem EU-Projekt zum Beispiel mit der Stadt Frankfurt zu tun gehabt, mit Amt für multikulturelle Angelegenheiten, das entspricht in etwa immer 17, aber die entstehen seit sehr langer Zeit und die haben auch keine Geschichte wie zuerst Wiener Integrationsfonds und dann immer 17. Dann hast du natürlich auch gewisse Verbindlichkeiten. Das bedeutet, du bist auch in der Stadtverwaltung drinnen, du hast deine Weisungen, du hast danach vorzugehen. Das heißt auch, dass ich dich unterbreche, aber hat das nicht dann auch einen Aspekt der Disziplinierung? Zum Teil schon. Zum Teil schon. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn man das so betrachtet, dass man von innen aufzumachen wirklich als Schwerpunktsetzung nimmt, ist es nicht tragisch. Weil im Grunde genommen gibt es auch zurzeit auch sehr starke NGOs, die auch unterstützt werden und die sich auch behaupten können, aber das ist dann natürlich nicht dieselbe Qualität. Ich meine, das ist schwierig, wie gesagt. Wir werden die Resultate nach 5 Jahren sehen, wie es sein wird und ob dieses Bestreben wirklich mal erfolgreich war. Zum Schluss noch, was ist euch besonders wichtig, beziehungsweise welche Wünsche habt ihr? Welchen Wunsch habe ich? Also einerseits wünsche ich mir eine große Offenheit von Politik- und Verwaltungsmitarbeitern, sich auf solche partizipativen Prozesse einzulassen. Andererseits sehe ich auch deren schwierige Rolle derzeit, ne? Weil die demokratischen Bürger, ja, die unterwegs sind und sich einbringen wollen, das sind ja nicht die einzigen, die sagen, bitte gibt's Macht ab, Politiker. Sondern da gibt es ja auch relativ starke ökonomische Interessen, industriellen Verbände, Firmen, die auch sagen, bitte machen wir einen flachen Staat, ja, damit ihre Interessen sich durchsetzen. Also ich denke, sie müssen teilweise, um zum Beispiel den Sozialstaat zu verteidigen, relativ und soziale Interessen zu verteidigen, sehr stark auftreten, Macht ausüben in ihrem repräsentativen Amt und sich abgrenzen. Andererseits wünsche ich mir aber gerade in diesem demokratischen, partizipativen Bereich, dass sie da offen sind und Macht abgeben. Ja, also Stichwort Kultur. Ich denke mal auch, ich würde mir wünschen, sozusagen, dass es die Beteiligungskultur sich weiter ausprägt und aber in einem Sinne ausprägt, dass es nicht zu einer Harmoniekultur wird unter dem Motto, alle Menschen sollen wie Brüder sein. Und wer Brüder hat, der weiß, wie Brüder und Schwestern zueinander sind, nämlich nicht immer harmonisch, sondern gibt es massig Konflikte. Und ich denke mal, dass Beteiligungskultur auch Konfliktkultur ist. Was ich mir wünsche, ist, dass man es aushält, zunehmendermaßen in diesem Land und in dieser Stadt sozusagen mit Konflikten zu leben, Konflikte zu arbeiten, die auch sein Konflikt sein zu lassen. Wobei klar sein sollte, worin der Konflikt besteht und die Austragung nicht hinter verschlossenen, gepolsterten Türen passiert, sondern einer transparenten, diskursiven Art und Weise, auch wenn man sich nicht annähert und wenn man kein gemeinsames Ziel definiert. Ich denke mal, das ist ein Wert an sich, der nicht zu unterschätzen ist. Ich wünsche mir ganz viel Anerkennung für die Leistung, die die Bürger und Bürgerinnen da erbringen. Die engagieren sich und tragen wahnsinnig viel bei. Ich möchte, dass das geschätzt wird. Und ich wünsche mir sehr, dass die Entscheidungsträger die Macht haben in der Politik, in der Verwaltung, wir auch im Büro, es betrifft uns alle irgendwie, ihre Macht positiv nutzen, dass sie da Entscheidungen treffen für das Gemeinwohl. Und ich wünsche mir, dass da Entscheidungen treffen, dass man weniger jetzt so ökonomische Entscheidungen treffen muss. Auch wir müssen zum Beispiel im Büro immer wieder unser Budget nachrechnen und so weiter, sondern dass man sich da wirklich auch zu einer Entwicklung bekennt, von der wir eigentlich ausgehen, nämlich eine zukunftsorientierte, nachhaltige Entwicklung. Also die Gesellschaft, vor allem die Gesellschaft, muss das Bewusstsein erlangen, dass also unterschiedliche Klassenbildung, egal wodurch das entsteht, also durch Armut und Reichtum oder durch gewisse Rechte und durch gewisse Unrechte und so weiter, der Gesellschaft nur schadet und die Gesellschaft nur schwächt. Nur wenn dieses Demokratiespiel unter Gleichen gespielt wird, ist es ein Spiel, was bereichert und was den Menschen etwas bringt. Sonst, wenn dieses Demokratiespiel derartig ausartet, dass gewisse eben keine oder ganz wenige Rechte haben und gewisse ganz viele Rechte haben, wird es immer ein Ungleichgewicht entstehen und das wird schlussendlich auch der Gesellschaft schaden. Also die Gesellschaft muss sich mal anschauen, welche gesellschaftlichen Kosten diese Ungleichgewichte verursachen und realistisch sein, weil wenn ich Rechte gebe, heißt nicht, dass ich meine Rechte abgebe, sondern ich bereichere mich dadurch durch gleichberechtigte Bürger, damit ich ein Spiel unter den Gleichen spiele. Ja, ich denke mir, dass in dem System, in dem wir leben, es nicht die perfekte Form der Beteiligung geben kann, und nicht die perfekte Form, wie man die Basis wirklich umfassend einbindet und nicht nur zur Mitsprache, sondern wirklich zur Mitbestimmung. Es kann alles nur Annäherung sein, die aber oft doch sehr, sehr gut funktioniert. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. his child burned to an ashen. Trip on fence posts now, sifting through the remains. One man's close pursuit is another man's last chance. Make it through. This black heart sweeping over the land. Black heart crawling its way to the four corners of the world.